Menschen, verändern Menschen in allen Ländern. Menschen sind gut, hier und dort. Menschen sind grausam, Folter und Mord. Wie grausam, nicht gut. Zu viel vergossenes Blut, Menschen, Blut für Menschen. Blood, Menschen, Blut, Menschen!